Schlaf jetzt und träum was Schönes. Können wir morgen das Picknick am Steinbruch machen? Nein, der Steinbruch ist viel zu gefährlich. Wieso? Stell dir mal vor, es kommt ein starker Wind, dann weht es uns alle hinunter. Das würde mir nichts ausmachen. Kommt Mami auch mit zum Picknick? Ich weiß nicht. Ich hoffe es. Und Joel? Das glaube ich nicht. Magst du Joel? Nee. Und du? Nö. Ralf habe ich mehr gemocht. Ich weiß auch, warum du ihn mehr gemocht hast. Du hast viele Weihnachtsgeschenke von ihm bekommen, stimmt's? Das ist aber kein Grund, jemanden zu mögen. Bekommst du von mir nicht auch viele Geschenke? Doch. Und dich mag ich am liebsten, Daddy. Jetzt Augen zu und schlaf. Gute Nacht, Daddy. Gute Nacht, mein Schatz. Tiefe Wasser von Patricia Highsmith, aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingel. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Zülka. Erster Teil. Victor van Allen tanzte nicht. Allerdings nicht aus Gründen, die sich die meisten Nicht-Tänzer dafür zurechtlegten. Na du miese Peter, warum tanzt du nicht? Er tanzte schlicht deshalb nicht, weil seine Frau Melinda gern tanzte. Hallo, Mr. van Allen. Ich muss schon sagen, Ihre Frau hat vielleicht einen Rhythmus im Blut. In der Art, wie Joel Melinda an der Taille fasste, lag eine neue Aggressivität, eine tollkühne Zuversicht, die Victor an ein männliches Insekt denken ließ, das unbekümmert seine letzten vergnügten Momente vor einem plötzlichen, grässlichen Tod durchtaumelt. Jojo, lass uns weiter tanzen. Ich hole dir nur schnell einen Drink. Victor störte sich nicht per se daran, dass seine Frau Affären mit anderen Männern hatte, sondern daran, dass sie sich immer derart idiotische, rückgratlose Figuren aussuchte. Warte mal eine Sekunde, Melinda. Ich bin gleich wieder bei dir. Und dass sie es in der ganzen Stadt publik machte, indem sie ihre Liebhaber mit auf Partys von Freunden einlud. Mr. van Allen, wie geht es Ihnen? Joel Nash war Vertreter der Furnace Klein Chemical Company und nahm an einer Schulung über die neuen Produkte teil. Wie üblich, Mr. Nash. Er würde nur noch 7 Tage in Little Wesley, Massachusetts bleiben. 2 Dinge wollte ich Ihnen sagen. Zuerst, ich bin gebeten worden, noch ein paar Wochen länger zu bleiben von meiner Firma. Deshalb hoffe ich, ich kann mich bei Ihnen beiden für die große Gastfreundschaft revanchieren, die Sie mir in den letzten Wochen erwiesen haben. Und zweitens? Das Zweite, ja, naja, als Zweites möchte ich Ihnen sagen, wie toll ich es von Ihnen finde, dass Sie es so gelassen nehmen, dass ich Ihre Frau treffe. Nicht, dass ich Sie so oft getroffen hätte, verstehen Sie mich recht, ein paar Mal zum Mittagessen. Einmal zu einer Fahrt aufs Land, aber... Aber was? Naja, viele Männer hätten mir schon für weniger eins auf die Nase gegeben, weil sie dächten, da wäre mehr. Nicht, dass es dafür irgendeinen Grund gäbe. Jedenfalls wollte ich Ihnen sagen, dass ich Sie für hochanständig halte. Ich weiß Ihre Ansicht zu schätzen, aber ich vergeude meine Zeit nicht damit, anderen Leuten eins auf die Nase zu geben. Mr. Nash, wenn ich jemanden wirklich nicht mag, dann bringe ich ihn um. Sie bringen ihn um? Ganz genau. Sie erinnern sich doch noch an Mr. McRae? Melinda hatte ihm mit Sicherheit erzählt, dass Malcolm McRae ziemlich verknallt in sie gewesen war. Sie meinen den Fall McRae? Er war der Typ, den Frauen faszinierend nennen und den Männer gemeinhin verabscheuen. Ohne ersichtlichen Grund war er in seiner Wohnung in Manhattan ermordet worden. Und die Polizei hatte den Mörder bislang nicht gefunden. Sie veräppeln mich. In diesem Augenblick erkannte Vic an den Worten und am Gesicht des anderen zweierlei. Nämlich, dass Joel Nash bereits mit seiner Frau geschlafen hatte und dass seine vollkommen gelassene Haltung einen ziemlichen Eindruck hinterlassen hatte. Nein, Mr. Nash, ich veräpple Sie nicht. Dieser McRae wurde ein bisschen dreist, wie man so sagt, bei Melinda. Sie wird Ihnen davon doch erzählt haben. Aber es war weniger das als seine ganze Art, die mich geärgert hat. Seine Anmaßung, sein ständiges Trinken und seine widerliche Knickrigkeit. Ich glaube Ihnen nicht. Ich denke doch. Nicht, dass es eine Rolle spielen würde, Mr. Nash. In der Art, wie Mr. Nash mittlerweile auf der Bank saß, nahm Vic ein sich zurückziehen, eine gewisse Furcht wahr. Über verstorbene Freunde sollte man nicht scherzen. Er war mit meiner Frau befreundet, nicht mit mir. Das ist nicht ganz dasselbe, wie Sie zugeben müssen. Jedenfalls finde ich es einen ziemlich schlechten Scherz. Vielleicht kann ich das nächste Mal einen besseren bieten. Einen schönen Abend noch, Mr. Van Allen. Ach so, einen Moment noch, bitte. Was? Melinda weiß nichts davon. Es wäre mir recht, wenn Sie ihr nichts davon sagen würden. Das ist das Blödeste, Vulgärste, Idiotischste, was ich je gehört habe. Dass Melinda es nun schon seit über 3 Jahren so mit ihm trieb, hatte Vic in Little Wesley den Ruf gebracht, eine Engelsgeduld und Nachsicht zu besitzen. Was wiederum Vics Ego schmeichelte. Die ganze Stadt weiß darüber Bescheid. Er war sogar stolz darauf, anders zu sein als die anderen. Was denn? Glaubt Joe Nash wirklich, dass ich McRae umgebracht habe? Natürlich nicht. Er glaubt nur, dass du ein Esel bist. Oder nicht ganz bei Trost. Aber komisch hat das nicht gefunden. Scheint ihn ja aus der Stadt verscheucht zu haben. Zu schade. Er hatte keine Angst. Sei nicht albern. Er fand nur, du wärst ausgesprochen unfreundlich. Und seiner Meinung nach... Ausgesprochen unfreundlich. Wie interessant. Wie ungewöhnlich. Er hat mich ausgesprochen gelangweilt, Melinda. Und ich hatte es ausgesprochen satt, ihn mehrmals die Woche bei uns im Haus zu haben und die ganze Nacht mit ihm aufzubleiben. Ausgesprochen satt, mir sein Geschwätz anzuhören. Melinda war 21, als Vic sie kennenlernte. Und war der Ansicht, dass es im Leben darum ginge, sich zu amüsieren. Und das glaubte sie auch immer noch, obwohl ihr Aufbegehren damals etwas Bilderstürmerisches und Fantasievolles hatte, das Vic anzog. Komm schon, Liebes. Ist es Joel wert, dass man darüber weint? Ich weine nicht wegen Joel. Ich weine, weil es so ungerecht ist. Alle Leute in der Stadt meiden mich. Sie hatte zuerst kein Kind haben wollen. Dann doch, dann wieder nicht. Schließlich hatte sie doch eins auf die Welt gebracht. Trixie. Vic hatte sich sehr darüber gefreut, mit Melinda eine Tochter zu haben. Doch sie hatte sich geweigert, ihr mehr als ein Minimum an Zuwendung zu schenken. Das Kind hatte Verantwortung mit sich gebracht und Melinda sträubte sich dagegen, erwachsen zu werden. Ihren Groll reagierte sie damit ab, dass sie so tat, als bedeute ihr Vic nicht mehr so viel. Weißt du, erst neulich habe ich in der Zeitung einen Artikel über eine Ménage à trois in Mailand gelesen. Ich weiß natürlich nicht, um welche Leute es sich handelt. Aber der Ehemann und der Liebhaber waren sehr gute Freunde. Sie kam bei einem Motorradunfall ums Leben und die Ehefrau hat beide zusammen begraben lassen. Mit einer Inschrift, sie lebten glücklich miteinander. Du siehst also, es geht. Ich wünschte nur, du würdest einen Mann aussuchen, meinetwegen auch mehrere, die ein bisschen Verstand im Kopf haben. Meinst du nicht, das wäre möglich? Doch. Dostojewski hätte gewusst, was er meinte. Goethe hätte es vielleicht auch verstanden. Aber er fürchtete, dass Melinda sich niemals für diesen Typ oder dieser Typ sich niemals für Melinda entscheiden würde. Vic hatte während Melindas 5-monatiger Affäre mit Larry Osborne ein eigenes Schlafzimmer hinter der Garage bezogen. Was zunächst als Protest galt, entpuppte sich als angenehm, da er nun ungestört nachts aufstehen konnte, um Sterne zu betrachten oder seine Schnecken zu beobachten, die nachts aktiver waren als am Tag. Als Melinda mit Larry Schluss machte, wollte Vic gar nicht mehr ins gemeinsame Schlafzimmer zurück. Melinda war es offenbar auch recht. Mensch, Horace, schön, dass du mich mal in der Druckerei besuchst. Interessiert mich doch klar, Vic. Horace Meller war ein schmächtiger Mann, mittelgroß, mit grauen Schläfen, empfindsamen Gesicht und einem schwarzen Schnurrbart. Wir haben gerade den Xenophon im Druck, wie du siehst. Kannst du dir ein Probeexemplar anschauen, wenn du willst? Ja, gerne. Er arbeitete als Chemiker in einem medizinischen Labor. Ja. Zudem war er ein liebenswürdiger Freund, wirklich? Auf dessen Meinung Vic sehr viel Wert legte. Wunderschöner Druck. Also, das sieht ganz wunderbar aus. Vic rühmte sich, dass in den 26 Büchern, die er bislang verlegt hatte, nur 2 Druckfehler waren. Gute Arbeit, Vic. Danke, Horace. Komm, wir gehen ins Büro. Die Greenspur Press aus Little Wesley war kürzlich in einem britischen Verlagsjahrbuch wegen Typografie und vorzüglicher handwerklicher und allgemeiner Qualität lobend erwähnt worden. Eine Anerkennung, die Vic mehr zu schätzen wusste als jeden materiellen Erfolg. Kann ich dir etwas zu trinken anbieten, Horace? Ein Scotch, bitte. Klar. Sag mal, was hat dich denn an der Hand gebissen? Eine Bettwanze. Eine Bettwanze? Du lieber Himmel, wo hast du dir denn die geholt? Im Green Mountain Hotel. Ich habe sie vor Wochen bestellt. Ich habe gesagt, falls Bettwanzen auftauchen, dann will ich sie haben. Hat mich $5 an Trinkgeldern gekostet. Jetzt leben sie in meiner Garage in einem Glaskasten. Ab und zu lasse ich mich von einer beißen, weil ich will, dass sie ihren normalen Lebenszyklus durchlaufen. Tja, aber warum? Weil ich einem Entomologen einen Irrtum in seiner Beschreibung ihres Fortpflanzungszyklus nachweisen möchte. Ah ja, ja. Cheers. Cheers. Weißt du, Vic, es gibt ziemliches Gerede in der Stadt. Diese McRae-Geschichte ist irgendwie gefährlich. Naja, aber wenn sie hilft, dass Melinda wieder auf die rechte Bahn kommt, dann will ich nichts gesagt haben. Wieso lässt du dir auch immer sowas bieten? Soll ich mich etwa wie ein altmodischer Ehemann aufführen? Meine Ehefrau verstoßen, die Scheidung verlangen und das Leben eines Kindes kaputt machen? Nur um mein Ego ein bisschen zu befriedigen? Ich habe schon immer gesagt, alles, was Melinda braucht, ist ein bisschen mehr Entschiedenheit von deiner Seite, Vic. Das fordert sie schon seit Jahren. Du musst mal ein Machtwort sprechen, glaub mir. Ist gut, Horace. Ist schon gut. Es verstieß gegen Vicks Prinzipien, als Erwachsener, anderen Erwachsenen gegenüber, mit Entschiedenheit aufzutreten. Auch wenn sich Melinda nicht wie eine Erwachsene benahm, hatte er dennoch vor, sie weiter als solche zu behandeln. Der Juni war ein herrlicher Monat. Nicht zu warm und nicht zu trocken. Genau richtig für seine Schnecken, die er in Terrarien in der Garage züchtete und jetzt öfters herausstellen konnte. Vic kam fast jeden Abend mit einem kleinen Geschenk für Melinda nach Hause. Blumen, ein Fläschchen Parfum, ein Halstuch oder einfach eine schicke Zeitschrift, die sie mochte. Ein paar Mal ging er mit ihr nach New York ins Theater oder nach Tanglewood ins Konzert. Er wollte nicht, dass sie sich langweilte oder einsam fühlte oder dachte, es sei ihm gleichgültig, wie ihr zumute war. Am Samstagabend des 4. Juli gingen Vic und Melinda zum jährlichen Ball im Club, dem Hauptereignis des Sommers in Little Wesley. Melinda! Alle ihre Freunde waren da, die Mellers, die Petersons und die Cowans. Wie schön, dass ihr gekommen seid, Vic. Hallo, Evelyn. Du siehst mal wieder bezaubert aus. Ach, Vic, ich möchte euch unbedingt jemanden vorstellen. Don und June Wilson. Sie leben jetzt schon fast 4 Monate hier. Sehr angenehm. Victor Van Allen, und das ist meine Frau Melinda. Sehr erfreut, ihre Bekanntschaft zu machen. Vic wusste, dass sich Joel Nash häufiger bei den Wilsons aufgehalten hatte und dass Don Wilson die McRae-Geschichte zutiefst missbilligte. Guten Abend, Mr. Van Allen. Don Wilson war Autor von Western-Geschichten, Krimis und Kinderbüchern. Und hielt Heiterkeit und Geselligkeit bei einem Schriftsteller wohl für unangebracht. Ich habe June Wilson bei der Anlage ihres Blumenbeetes geholfen. Ich bin Ihnen dafür so dankbar, Evelyn. Vielleicht kann ich Ihnen auch mal bei irgendetwas behilflich sein. Ich kann sehr gut Rasenmäher reparieren. Das wird wohl nicht nötig sein. Danke. Vic machte am Rand der Tanzfläche die Runde und plauderte mit den McPhersons, den Mellers und der unvermeidlichen Mrs. Podnansky. An diesem Abend erkannte er, dass es tatsächlich Leute gab, die ihn mieden. Leute, die er überhaupt nicht kannte. Sie sieht heute Abend wunderschön aus, nicht wahr, Vic? Er war an diesem Abend überaus stolz auf Melinda. Vor allem auch auf ihr Benehmen, was selten vorkam. Vic, du fühlst dich heute Abend doch nicht unwohl, oder? Mary Mellor. Warum sollte ich? Ich möchte wissen, dass du weißt, dass alle deine wahren Freunde weiterhin deine wahren Freunde sind. Ich weiß nicht, was du heute Abend gehört hast, aber ich hoffe, nichts Unangenehmes. Wir wissen, dass du das nur aus Jux gesagt hast. Ganz gleich, was Leute wie Don Wilson anzudeuten versuchen. Was versucht er denn anzudeuten? Er findet dich eigenartig. Naja, eigenartig sind wir doch alle, oder? Er sucht bestimmt nur nach einem Plot für eine neue Geschichte. Was sagt er denn? Ach, er sagt, man müsse dich im Auge behalten. Du seist sehr mysteriös. Ich hab ihm gesagt, wir hätten seit 9 oder 10 Jahren reichlich Gelegenheit gehabt, dich im Auge zu behalten. Und du seist einer der liebsten, nettesten und unmysteriösesten Menschen, die ich kenne. Oh, Mary Mellor, darf ich Sie um diesen Tanz bitten? Oder meinst du, dein Mann hätte was dagegen? Na, sowas weg. Du willst tatsächlich tanzen? Ich kann's nicht fassen. Vic hatte ein freudiger Überschwang gepackt, als wäre ein lang unterdrücktes Verlangen zum Ausbruch gekommen. Er wirbelte Mary zur Tanzfläche hinaus und wäre mit ihr davongeflogen, wenn die Tanzfläche nicht so voll gewesen wäre. Oh, Vic! Du bist ja ein wunderbarer Tänzer. Warum hast du das denn jahrelang verheimlicht? Während des Tanzens sah Vic Don Wilsons finsteres Gesicht, die tuschelnden Leute. Einige hielten es scheinbar für glaubhaft, dass er McRae umgebracht hatte. Er konnte es ihren Gesichtern ansehen. All die Jahre hatte er sich den Anschein gegeben, als nehme er ruhig und gelassen hin, was Melinda so trieb. Aber es war eben das, was die Leute so verblüffte. Er reagierte nicht normal, wurde nie eifersüchtig. Aber irgendwann würde irgendetwas aushaken. Das war der Schluss, zu dem die Leute kamen. Deshalb war diese Geschichte auch so gut. Irgendwann hatte etwas ausgehakt. Und er hatte einen von Melindas Liebhabern umgebracht. Das war glaubhafter, als dass er 4 Jahre lang tatenlos zugesehen und alles in sich hineingefressen hatte, ohne etwas zu sagen oder zu tun. Niemand konnte ihm beweisen, dass er McRae umgebracht hatte. Aber das Gegenteil beweisen konnte auch niemand. Es dauerte nur 2 Wochen, bis sich das plötzlich ändern sollte. Hast du heute schon in die Zeitung geschaut, Vic? Nein. Ich habe da was Interessantes gelesen. Ach ja, was war's denn? Sie haben den Mann gefunden, der Mel umgebracht hat. Gib her. Mordfall Malcolm McRae nach 8 Monaten aufgeklärt. Die Polizei im Staat Washington hat einen Verdächtigen festgenommen, der die Tat bereits gestanden hat. Es gibt keinen Zweifel daran, dass es sich dabei um den Mörder von McRae handelt. Na, wer hätte das gedacht? Ich bezweifle, dass ich mich so freue wie du. Stimmt wohl, das tust du nicht. Wie denn auch? Wo willst du hin? Ach, ich bin mit Evelyn zum Mittagessen verabredet. Ich bin also mittags nicht zu Hause. Wie wär's heute Nachmittag mit Cocktails? Schaffst du es bis 6 ins Chesterfield? Ich glaube nicht, Vic. Eigentlich magst du doch auch gar nicht. Trotzdem, danke. Greenspur Press, Van Allen. Guten Morgen, Mr. Van Allen. Hier ist Cassell von der Blinky Real Estate Company. Guten Morgen, Mr. Cassell. Was kann ich für Sie tun? Mr. Van Allen, Sie sind uns von Mr. Charles DeLille, der von uns ein Haus mieten will, als Referenz genannt worden. Charles DeLille? Wer ist das? Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie in Ihrem Büro belästige, aber Ihre Frau war zu Hause nicht zu erreichen. Eigentlich steht hier in meinen Unterlagen Mrs. Van Allen, aber ich dachte, Sie könnten vielleicht ebenso gut wie Ihre Frau für Mr. DeLille bürgen. Wir bräuchten nur ein paar Aussagen über seine Zuverlässigkeit. Sie wissen schon, damit wir was für den Hausbesitzer in der Hand haben. Ah ja, nun so genau kenne ich. Ich denke, er ist schon in Ordnung. Ich spreche später mit meiner Frau und sage ihr, sie soll sie zurückrufen. Das wäre sehr nett. Vielen Dank, Mr. Van Allen. Auf Wiedersehen. Plötzlich erkannte Vic den Namen. Charlie DeLille war der neue Pianist in der Bar des Lord Chesterfield. Ob sie was mit ihm hat? Diese Frage war an die Oberfläche des Bewusstseins aufgestiegen, wie eine Blase. Und als sich die Worte einstellten, mit einem leisen, hässlichen Geräusch zerplatzt. Ach, was ist doch lächerlich. Eines wollte er sich bestimmt nicht zu Schulden kommen lassen. Misstrauen. Vorzeitiges Misstrauen. Als Vic an diesem Abend um 7:15 nach Hause kam, war Melinda immer noch nicht da. Trixie war seit 4:30 zu Hause. Hast du etwas von deiner Mutter gehört? Mama hat angerufen und gesagt, dass sie gegen 7:30 kommt und einen Gast mitbringt. Einen Gast? Wen denn? Weiß nicht. Jemand, hat sie gesagt. Hast du Hunger? Soll ich dir was zu essen machen? Nö. Wie wär's mit deiner Partie Scrabble? Na schön. Daddy, da kommen sie. Trixie, mein Schatz, warum gehst du nicht in deinem Zimmer spielen? Du machst dir ein schreckliches Durcheinander. Och, Manu. Komm schon. Sei lieb. Auf. Hallo. Komm rein, Charlie. Vic, darf ich dir Charlie DeLille vorstellen? Charlie, das ist mein Mann. Mr. DeLille wirkte verlegen. Er war nicht sehr groß, circa 35 Jahre alt, schmächtig und mit engstehenden, ziemlich unsteten Augen. Und wie gefällt es Ihnen in unserer Stadt? Es gefällt mir prima. Setz dich, Charlie. Willst du uns nicht was zu trinken machen, Vic? Was nimmst du, Charlie? Ein Rye mit Wasser vielleicht. Ihretwegen habe ich heute einen Anruf bekommen. Ein Immobilienmakler wollte wissen, ob ich Sie kenne. Ach du lieber Gott, haben die dich angerufen? Tut mir leid, Vic, ich kläre das morgen. Charlie hat schon eine Bleibe gefunden. Ein wunderschönes Cottage im Wald. Ich dachte, es gefällt ihm besser als ein Hotel, weil er noch 6 Wochen hier ist. Charlie findet es himmlisch, nicht wahr? Ja. Das hört sich sehr hübsch an. Vic hatte Mühe, seine Gedanken im Zaum zu halten. Er hatte keinen Grund, Mr. DeLille feindselige Gefühle entgegenzubringen. Mr. DeLille sah aus, als fürchte er sich vor seinem eigenen Schatten. Der Drink ist nicht vergiftet. Ich weiß, aber ich muss doch heute Nacht noch im Chesterfield arbeiten. Du kannst nicht gehen, ohne mir was auf dem Klavier vorzuspielen. Na gut. Irgendeinen besonderen Wunsch? Was du willst. Vic wusste, dass das eines von Melindas Lieblingsstücken war. Und Charlie musste das auch gewusst haben, denn er zwinkerte ihr zu. Ach, wenn ich doch auch nur so spielen könnte. Meinst du, du könntest es mir beibringen? Wenn du nicht 2 linke Hände hast, klar. Hab ich nicht. Hier, schau mal. In der folgenden Woche kam Charlie DeLille 2-mal zum Essen. Und 1-mal gingen sie zu dritt in ein Konzert in Tanglewood. Melinda kam jetzt selten vor 8 nach Hause. Charlie gibt mir jetzt Klavierstunden. Melinda, ich finde, du bist zu oft mit ihm zusammen. Ach, du kannst bloß nicht ertragen, dass er mich nicht wie eine Aussätzige behandelt. Das ist alles. Du gönnst mir einfach nicht, dass ich Spaß am Leben habe. Was soll ich denn deiner Meinung nach von der ganzen Sache halten? Nichts. Ich weiß gar nicht, worüber du dich aufregst. Zu blöde, dass ich mit dir verheiratet bin, wie? Vielleicht hätte ich eine Chance bei dir, wenn ich ein völlig Fremder wäre. Ich habe Geld, ich sehe nicht übel aus, man kann sich mit mir über vielerlei unterhalten. Worüber denn? Schnecken und Bettwanzen? Du hast Schnecken einmal sehr interessant gefunden. Und vieles andere auch, ehe dein Gehirn anfing zu schrumpfen. Danke. Mir gefällt mein Gehirn. Und deins kannst du von mir aus behalten. Im Nachhinein tat es ihm leid. Sie zu beleidigen würde auch nichts nützen. Wenn er seine Abneigung gegen Charlie zeigte, würde sie ihm schon aus reiner Widerborstigkeit weiter nachsteigen. Nein, die einzig richtige Haltung bestand darin, höflich zu bleiben. Ganz gleich, was passierte. Als Charlie später zum Abendessen kam, zog sich Vic um 10 Uhr in sein Schlafzimmer zurück. Charlie und Melinda hatten am Klavier gesessen, aber das Klavier verstummte, sobald er gegangen war. Schließlich ging er zu Bett und schlief ein. Wurde aber um 4:45 von einem wegfahrenden Wagen geweckt. Charlies Wagen. Guten Morgen. Room Service. Melinda, ich habe dir einen Kaffee gemacht. Melinda? Als er Melinda am nächsten Morgen mit einer Tasse Kaffee wecken wollte, war ihr Zimmer leer. Wir haben dich letzte Woche im Club vermisst, Vic. Mary und ich haben den ganzen Nachmittag an den ersten beiden Löchern gepattet. Wir dachten, du kommst noch. Ich habe gelesen. Wie geht's, Melinda? Ich habe sie auch schon ein Weilchen nicht mehr gesehen. Ach, mir geht's gut. Sie war mal mit Trixie im Club schwimmen. Ach, ich bin froh, dass sie wieder vernünftig wird. Du weißt schon, Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich manchmal was gesagt habe. Ich will mich auf keinen Fall einmischen. Ich wollte nur, dass du weißt, und Mary sieht das ganz genauso, dass wir wussten, dass sich alles wieder einrenken würde. Wir sind schrecklich froh darüber, dass wir recht hatten. Danke, Horace. Du bist heute so nachdenklich. Was wird dein nächstes Buch? Ein Gedichtband von einem jungen Mann namens Brian Ryder. Ich habe dir doch schon mal ein paar Gedichte von ihm gezeigt, oder? Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ein bisschen zu hoch für mich, aber die Cowans, die wollen demnächst eine große Gartenparty feiern mit Lampignons und auch Kostümen, glaube ich. Am Ende werden wir uns wohl alle im Swimmingpool die Köpfe kühlen. Wird bestimmt ein wundervolles Fest. Was hältst du eigentlich von dem neuen Pianisten? Er ist ziemlich gut, was? Weißt du, wie er heißt? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Italiener. Hey, sieh an, Cleopatra. Hallo, Evelyn. Es war ein besonders warmer Samstagabend. Ah, und du bist Cicero, nehme ich an. Die Party der Cowans war tatsächlich ein Kostümfest. Wäre möglich, Phil, aber eigentlich dachte ich eher an Tiberius. Weißt du, ich lese gerade eine Biografie Komm, über ihn. Komm, lass uns mit deinem Punsch anstoßen. Die McPhersons kamen, verkleidet als Wikingerpaar. Das brüllende Gelächter, das ihr Auftritt auf der Terrasse auslöste, schien sie ungemein zu freuen. Es kamen weitere Gäste. Zwei Paare spazierten den Rasen herauf, gefolgt von Mr. DeLille in seiner weißen Smokingjacke. Hallo, hier bin ich. Melinda musste ihn eingeladen da haben. Da bist du ja endlich. Sie eilte zu ihm und nahm ihn an der Hand. Na, du hättest ja wenigstens als Chopin kommen können. Dick tat so, als hätte er ihn nicht gesehen. Ich möchte euch allen Charlie DeLille vorstellen. Mr. DeLille wird heute Abend für uns Klavier spielen. Charlie wirkte verlegen und nervös. Melinda besorgte ihm ein Glas Punsch, führte ihn dann ins Haus und zeigte ihm das Klavier im Wohnzimmer, als wäre sie die Hausbesitzerin. Auch die Wilsons, die in der Nähe der Punschschüssel standen, machten den Eindruck, als fühlten sie sich nicht ganz wohl. Dons Verkleidung sollte wohl irgendeinen Krimi-Autor darstellen. Guten Abend, Mr. Wilson. Aber er hatte sich mit seinem Kostüm keine große Mühe gegeben. Schön, Sie zu sehen, Mrs. Wilson. Guten Abend, Mr. Van Allen. Vielleicht war nur Schüchternheit das Hauptproblem der Wilsons. Jedenfalls waren sie einem DeLille gesellschaftlich 100-mal vorzuziehen. Charlie saß bereits am Klavier und klimperte darauf herum. Melinda tanzte mit Kenny. Mr. Van Allen? Ja, Mrs. McPherson? Sie sind doch handwerklich geschickt. Vielleicht haben Sie einen Tipp für unser Garagendach? Es müsste dringend repariert werden. Unversehens fand sich Vic auf einem Sofa neben Mrs. McPherson wieder. Er äußerte sich gründlich und ausführlich zu dem Dachproblem und nannte dabei auch Preise und Baufirmen. Für ihn war das interessanter als die meisten Partygespräche. Und die Zeit ging damit schneller herum. Melinda empfing Charlie, der eine Pause machte, und ging mit ihm auf die Terrasse hinaus. Horace Meller schaute zu Vic herüber und bedachte ihn mit einem beiläufigen Nicken. Aber Vic sah ihm an, was er wirklich dachte. So, jetzt beginnt der Kostümwettbewerb. Wenn alle Gäste bitte einen Kreis bilden, der Applaus entscheidet. Melinda hielt ihre Wange an Charlies blauschimmernde Wange. Charlie lächelte. Er fühlte sich offenbar wohler als zuvor, wandte den Kopf in Richtung Victor und zeigte kurz ein schmales Lächeln, als wolle er sagen: Und was willst du dagegen machen? Vic verspürte einen zornigen Stich. DeLille sah aus wie ein Krimineller. Er war die Sorte Mensch, dem man im Haus besser nicht den Rücken zukehrte, weil man befürchtete, er würde etwas stehlen. Vic hatte große Lust, Evelyn oder Phil zu sagen, dass es vielleicht keine schlechte Idee sei, alles, was wertvoll und tragbar sei, wegzuschließen. Na los, Vic. Jetzt bist du dran, Tiberius. Was trugen denn die Römer unter der Toga? Soweit ich weiß, Unterwäsche. Allerdings ließen sie manche Redner weg, wenn sie dem Publikum ihre Kriegsverletzungen zeigen wollten. Vic hatte gewonnen. Man setzte ihm einen Kranz mit Gardenienblüten auf den Kopf. Der süßliche Duft erinnerte ihn an den widerwärtigen Geruch von Charlies Brillantine. Melinda und Charlie saßen auf der Klavierbank und unterhielten sich miteinander. Melindas Gesicht zeigte jene warme Sinnlichkeit, die sie ihm schon seit vielen Jahren nicht mehr gezeigt hatte. Vic, komm, iss was. Wieder einmal nötigte ihn der Gastgeber etwas zu essen, weil seine Frau ihn vernachlässigte und verschmähte. Nimm noch ein Stück Kuchen, Vic. Ja, gute Idee, danke. Hast du deine Badesachen mitgebracht? Ja, Melinda auch. Sie sind im Zimmer, wo die Jacken liegen. Als Vic wieder zum Klavier hinsah, waren Melinda und Charlie verschwunden. Phil redete weiter und auch Vic gab sich herzlich und partygemäß, obwohl er spürte, dass Phil das Verschwinden von Melinda und Charlie ebenso bemerkt hatte. Hat jemand Lust zu schwimmen? Ist ja abgeschlossen. Hat jemand die Tür von der Garderobe abgeschlossen? Wir haben doch noch reichlich Zeit, was? Kein Grund zur Eile. Ich denke, wir haben noch Zeit für einen Drink. Ach, Melinda. Ich wusste ja nicht, dass Sie sich in der Garderobe umgezogen haben. Entschuldige mal eben, Vic. Mr. DeLille. Als wäre das ein Rückzugssignal, ging Vic auf die Terrasse hinaus. Ein paar Lampions waren ausgegangen, aber er konnte die Umrisse des Pools erkennen. Es war kein Mond zu sehen. Was machst du denn da ganz allein? Boah, mir geht's gut. Willst du denn nicht schwimmen? Vielleicht nachher, wenn Melinda mitmacht. Na, dann beeil dich. Melinda und Delil kamen beide in Badesachen auf die Terrasse, gefolgt von zwei, drei Leuten. Einer davon war Horace. Na, hat Tiberius Lust auf ein Bad? Nein, ich glaube nicht. Aber ich komme mit an den Pool. Tja, sieht so aus, als ob sich die Party ein bisschen lichtet. Wir bleiben auch nicht mehr lange. Hallo, komm doch rein. Von der anderen Seite des Pools grinste Delil zu ihnen herüber. Sei doch nicht so feige, Charlie. Sein Körper sah dürr und blass aus. Das Wasser tut dir doch nicht. Und hier und da wuchsen kleine schwarze Haarbüschel. Wie ist das Wasser? Ach, es ist himmlisch. Nicht wahr, mein kleiner Chopin? Vic ging zu dem entferntesten Gardinienstrauch, um sich umzuziehen, weil man von ihm erwartete, dass er ins Wasser ging. Aber er empfand einen Widerwillen dagegen, in den Pool zu steigen, solange Melinda und vor allem Delil da drin waren. Melinda kletterte schon wieder die Leiter hinauf, als Vic zum Pool kam. Kalt? Ich finde das Wasser schon ziemlich kühl. Nein, es ist nicht kalt. Oh, ich gehe raus. Ich habe Kopfweh. Hast du ein Aspirin, Evelyn? Im Haus. Komm mit. Ich schaue auch mal nach dem Kaffee. Ah, ich rieche den Kaffee bis hierher. Will jemand Kaffee? Im Moment nicht, danke. Er war der Einzige, der Antwort gab. Plötzlich ging ihm auf, dass er mit Charlie DeLille allein war. Wollen Sie nicht reinkommen? Das Wasser sah schwarz und wenig einladend aus. Ja, warum eigentlich nicht? Ja. Vic war ein guter Schwimmer, wenn auch nicht in der Stimmung zum Schwimmen. Die plötzliche Kälte des Wassers, das feuchte Gewirr seines Haars, waren ihm unangenehm und setzten gleichsam einen Dynamo des Zorns in Bewegung. Ah, schöner Pool. Ja, sehr schöner Pool. DeLille lag auf dem Rücken und ließ sich treiben. Er ruderte etwas unbeholfen mit seinen Armen. Vic hätte ihn liebend gern an den Schultern gepackt und hinuntergedrückt. Und noch während er das dachte, schwamm er schon auf ihn zu. Binnen einer Sekunde hatte er ihn erreicht, packte ihn am Hals und zog ihn nach hinten. Es stiegen noch nicht mal Luftbläschen auf, als DeLilles Kopf unter Wasser geriet. Mit einer scherenartigen Beinbewegung klemmte er DeLilles Oberschenkel zwischen seine Waden ein, um ihn unten zu halten. DeLille versuchte verzweifelt, sich dem Griff zu entziehen. Das Ganze ist ein Scherz. Wenn ich ihn wieder hochkommen lasse, wäre es bloß ein Scherz. Wenn auch ein ziemlich grober. In diesem Moment wurden DeLilles Anstrengungen heftiger. Er war immer noch unter Wasser. Auch Vic musste sich anstrengen, eine Hand in DeLilles Genick, während er mit der anderen unter Wasser DeLilles Arm von sich weghielt. Gegen den Griff in sein Genick konnte DeLille jedoch nichts ausrichten. Einer seiner Füße durchstieß die Wasseroberfläche und verschwand wieder. Plötzlich wurde sich Vic der Stille des Wassers um ihn herum bewusst. Es war, als wäre er taub geworden. Er lockerte seinen Griff ein wenig, hielt DeLille aber immer noch unter Wasser. Es ist ein Scherz. Vic stieg aus dem Pool und ging geradewegs zum Gardinienstrauch, um sich abzutrocknen und umzuziehen. Wie wär's mit Kaffee und einem Sandwich, Vic? Oh, ein Kaffee? Könnte ich jetzt gebrauchen. Sie waren alle in der Küche. Melinda, Evelyn, Phil, Horace und Mary. Komm, setz dich zu uns, Vic. Mein Gott. Womit habe ich nur diese grauenvollen Kopfschmerzen verdient? Na, mit dem Punsch, meine Liebe. Oh. Wo ist eigentlich Charlie? Der schwimmt noch. Wie bitte? Vic war sich absolut sicher, dass alles, was jetzt gesagt oder getan wurde, später Gegenstand ewiger Diskussion sein wird. Komm rein! Jedenfalls war er noch im Wasser, als ich gegangen bin. Das kann doch gar nicht sein. Charlie wollte doch auch gleich raus. Ihm wurde klar, dass er sagen musste, Delil habe wohl einen Krampf bekommen, während er, Vic, sich auf dem Rasen angezogen und nichts davon mitbekommen hatte. Vic! Phil! Er ist ertrunken! Oh mein Gott, ruft einen Arzt! So, mach doch was! Charlie! Oh, Dr. Franklin muss gleich hier sein! Alter Junge, wir müssen ihn in eine stabile Lage bringen, Charlie! Wo bleibt denn der Arzt? Wir müssen ihn durch die Nase beatmen! Ich kann seinen Puls finden. Wir können ihn nur beatmen, wenn sein Herz noch schlägt. Kannst du Herzmassage? Ja. Versuchen. Herzmassage. Sollen wir ihn nach unten halten, damit das Wasser rausläuft? Nein, den Brustkorb. Du musst den Brustkorb richtig treffen. Meint ihr nicht, ich sollte eine Decke holen? Nein, das macht man nicht. Damit verschwendet man noch Zeit. Soll ich ihn weiter beatmen? Sei Dank, da kommt Charlie. Dr. Franklin. Ist das doch nicht richtig? Schnell, machen Sie ihn den Oberarm frei. Ja, den lieben Adrenalin. Aber seit wann machen Sie die Wiederbelebungsversuche? Schon eine ganze Weile. Seit dem Anruf? Ein paar Minuten länger. Glauben Sie, dass es Hoffnung gibt? Sieht nicht so aus. Oh nein, er ist tot. Charlie. Ich fürchte, wir können nichts mehr machen. Du hast ihn umgebracht! Ja? Hallo, Vic. Hier ist Evelyn. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Aber woher denn? Wie geht es, Melinda? Nicht so gut. Ich habe einige Beruhigungstabletten geben müssen. Es tut mir leid, Vic. Wegen gestern Nacht. Es tut uns allen leid. Dr. Franklin hat angerufen. Morgen um 2:30 findet in Wesley das Verfahren zur Untersuchung der Todesursache statt. Wir sollen alle hinkommen. Es ist im Gerichtsgebäude. Gut, ich denke dran. Danke. Vic, hast du irgendwelche Anrufe bekommen wegen dieser Geschichte? Anrufe? Nein. Wir schon. Also Phil findet, dass ich dir nichts sagen soll, aber ich finde es besser, wenn du es weißt, Vic. 1-2 Leute halten es für möglich, dass du etwas mit Charlies Tod zu tun hast. Ich meine, sie haben es nicht direkt gesagt, aber angedeutet. Kannst dir vorstellen, wie ich darauf geantwortet habe. Ich dachte, ich sag es dir lieber, dass es wohl schon einiges Getuschel geben wird, Vic. Ist auch zu blöde, dass vielen Leuten aufgefallen ist, dass Charlie und Melinda sich so verhalten haben, als wären sie ziemlich ineinander verknallt. Wer hat dich denn darauf angesprochen? Ich finde, das sollte ich jetzt nicht sagen. Das wäre nicht fair und... War es Don Wilson? Ja. Du weißt, wir kennen ihn nicht besonders gut. Er hat einfach kein Recht dazu. Evelyn, am besten wir ignorieren ihn. Der Mann hat einen schlimmen Komplex. Irgendwas stimmt da nicht. Ich kann nicht behaupten, dass er mir sympathisch ist. Wir haben die beiden bloß anstaltshalber eingeladen. Ja. Wie geht's, Phil? Er ist immer noch ziemlich mitgenommen. Ich glaube, er fühlt sich irgendwie persönlich dafür verantwortlich. Natürlich. Ja, Evelyn, vielen Dank, dass du mich angerufen hast. Nach der Untersuchung morgen dürfte es uns allen ein bisschen besser gehen. Ja. Und wenn wir dir irgendwie helfen können, ich meine, mit Melinda, dann ruf uns doch bitte einfach an. Mach ich. Danke. Wir beginnen jetzt mit der Untersuchung zum Todesfall Charles Delil. Alle waren pünktlich gekommen. Die Mellers, die Cowans, Vic und Melinda, sowie der Notarzt Dr. Franklin, der den Tod von Delil in der Nacht festgestellt hatte. Der Coroner kam gleich zur Sache. Ich frage Sie jetzt einzeln, ob der Tod Ihrer Meinung nach auf einen Unfall zurückzuführen ist. Fangen wir bei Mr. Cowan an. Die Antwort ist ja. Ja. Davon bin ich fest überzeugt. Ich bin auch davon fest überzeugt. Ja. Mrs. Van Allen, was ist Ihre Meinung? Ich weiß es nicht. Glauben Sie, dass irgendjemand oder irgendetwas anderes als ein Unfall die Todesursache war? Ich weiß es nicht. Haben Sie irgendeinen Grund für die Annahme, dass jemand an Mr. DeLilles Tod schuld ist? Ich weiß, dass mein Mann ihn nicht gemacht hat. Wollen Sie damit sagen, dass Ihr Mann eine Auseinandersetzung mit Mr. DeLille hatte? Oder dass er sich ihm gegenüber aggressiv verhalten hat? Nein, hat er nicht. Aber ich glaube, mein Mann hat ihn nicht gemacht, bloß weil ich ihn gemacht habe. Dr. Franklin, ist der Tod Ihrer Meinung nach auf einen Unfall zurückzuführen? Nun, ich habe keinen Grund, etwas anderes anzunehmen. Sie haben keine Male am Körper gefunden, die auf einen wie immer gearteten Kampf schließen lassen könnten? Es gab ein paar schwache rote Male im Schulterbereich. Aber die könnten entstanden sein, als man ihn aus dem Pool zog. Oder vielleicht bei den Wiederbelebungsversuchen, die Mr. Van Allen unternommen hat. Der Kopf wies keine Prellungen auf? Nein. Alkohol? Nicht mehr als 0,4 Promille. Also nichts, was ihm hätte zu schaffen machen können? Genau. Ihre Schlussfolgerung? Nun, es gibt nichts, was gegen einen Unfall spricht. Die unmittelbare Todesursache war Ertrinken. War Mr. DeLille ein guter Schwimmer? Er konnte gut genug schwimmen, um den Kopf über Wasser zu halten. Mr. Meller? Ich weiß nicht, ob es für die Ereignisse von Belang ist, aber ich habe gesehen, wie er sich am Beckenrand festhielt, als hätte er Angst loszulassen. Außerdem sagte er, dass er das Wasser kühl finde. Keiner von Ihnen hat einen Aufschrei gehört? Nein. Nein. Mrs. Van Allen? Nein, wie denn auch? Bei dem Krach, den wir in der Küche gemacht haben. So laut war es nicht. Einen Schrei hätten wir gehört. Man hört keinen Schrei, wenn jemand plötzlich unter Wasser gedrückt wird. Melinda, wie kannst du nur? Ja, ich glaube, mein Mann hatte etwas damit zu tun. Ich glaube, er war es. Auf dem Gesicht des Coroner zeigte sich eine Mischung aus Ärger und Verblüffung. Haben Sie irgendetwas, irgendeinen Beweis, um Ihre Überzeugung zu untermauern, Mrs. Van Allen? Mein Mann war allein im Pool, oder? Mein Mann ist ein besserer Schwimmer als Charlie. Außerdem hat er viel Kraft in seinen Händen. Ich kann mir das nicht länger anhören. Mrs. Meller, ich muss Sie bitten, hier zu bleiben, bis zum Ende der Untersuchung. Mrs. Van Allen, waren Sie vielleicht in Mr. DeLille verliebt? Nein, aber ich habe ihn sehr gemocht. Mr. Van Allen, waren Sie eifersüchtig auf Mr. DeLille? Nein, das war ich nicht. Mr. Cowan, wie viele Jahre kennen Sie schon Mr. Van Allen? So ungefähr 8. Was meinst du, Evelyn? Eher 9 oder 10. Und Mr. Meller? 10 Jahre, glaube ich. Und Sie würden sich für ihn verbürgen? Absolut. Ich betrachte ihn als meinen besten Freund. Gut. Haben Sie Ihren Ausführungen noch etwas hinzuzufügen, Mrs. Van Allen? Ich habe Ihnen gesagt, was ich glaube. Da es sich hier um eine gerichtliche Untersuchung handelt, brauchen wir Beweise. Sofern niemand Beweise dafür vorlegen kann, dass dieser Tod nicht auf einen Unfall zurückzuführen ist, erkläre ich die Untersuchung für abgeschlossen. Zu Hause ging Vic in die Garage und trug nacheinander seine 3 Terrarien mit Landschnecken ins Freie. Er beugte sich über ein Terrarium und sah den Tieren, die er Edgar und Hortense nannte, dabei zu, wie sie sich langsam näherten, die Köpfe hoben, sich küssten und weiterglitten. Wahrscheinlich würden sie sich heute Nachmittag paaren. Das ist wohl die wahre Liebe, auch wenn es sich nur um Gastropoden handelt. Vic spürte, wie sich etwas in ihm gegen Melinda verhärtete. Sie konnte aber nichts gegen ihn ausrichten. Wer würde ihr glauben? Wie könnte sie es beweisen? Sie konnte sich scheiden lassen von ihm, das war alles. Aber das hielt er für unwahrscheinlich. Er konnte sich weigern, Unterhalt zu zahlen. Reichlich Gründe dafür hatte er. Die Aussicht, ohne Geld dazusitzen und in den trostlosen Haushalt ihrer Eltern nach Queens zurückkehren zu müssen, würde ihr bestimmt nicht behagen. Weg. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Du weißt worüber, nicht wahr? Dass Melinda herumerzählte, sie glaube, Vic habe Charlie umgebracht, ließ sich ihrem Schock nach dem Tod zuschreiben. Nur ging das nun schon 3 Wochen so. Weißt du eigentlich, was sie so sagt? Mary hat sie erzählt, sie hätte es dir zu Hause ins Gesicht gesagt. Abgesehen davon, dass es schrecklich ist, wenn sie sowas rumspricht. Was soll mit Melinda passieren? Ich denke, sie wird sich wieder beruhigen. Ich weiß nie, ob du nur so tust, als berühre dich das alles nicht oder ob es dich wirklich nicht berührt. Es berührt mich schon. Aber vergiss bitte nicht, dass ich das schon seit Jahren mitmache. Ja. Ich weiß. Aber was antwortest du, wenn sie dich beschuldigt? Nichts. Was soll ich denn antworten? Was kann man überhaupt dazu sagen? Ich könnte eine ganze Menge antworten. Zum Beispiel, dass das nun einfach zu weit geht. Sie kann es ja nicht ernst meinen. Wie könnte sie sonst mit dir unter einem Dach wohnen? Harris, ich glaube nicht, dass es noch lange weitergehen wird. Das lässt sich später nicht mehr ungeschehen machen. Was ist das eigentlich für eine Frau? Ich verstehe nicht, wieso du dir das gefallen lässt. So schlimm ist es nicht. Ich mache mir aber Sorgen. Komm doch noch auf einen Drink zu uns nach Hause. Danke. Danke, jetzt nicht weg. Mach's gut. Grüße Mary von mir. Wie geht's eurem Birnbaum? Besser, hat sich wieder erholt. Gut. Daddy, da bist du ja. Hallo, mein Schatz. Wie war dein Tag? Toll. Spielst du was mit mir? Oh, später, Schatz. Später, Na, Melinda. Und? Kann ich dir was zu trinken machen? Danke, das mache ich selbst. Wie war dein Tag? Trixie bringt neuerdings Geschichten nach Hause. Was denn für Geschichten? Frag sie doch selbst. Trixie, komm mal her, mein Schatz. Was gibt's Neues zu erzählen? Papa, hast du Charlie umgebracht? Nein. Jenny sagt nämlich, du hast. Du bist mir ja eine ganz Wilde. Jenny hat gesagt, die Wilsons wären zu ihren Eltern gekommen und die Wilsons glauben, du warst es. Tatsächlich? Ich glaube trotzdem, dass du ihn ertränkt hast. Du sagst bloß, dass du es nicht warst. Nein, ich war es nicht. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Geh jetzt in dein Zimmer, Trixie. Papa. Ist schon gut, Schatz. Geh nur. Musste sie unbedingt wie ein Lakaien herumkommandieren? Also was gibt's? Ich dachte, du solltest wissen, dass die ganze Stadt über dich Bescheid weiß. Ja. Was willst du damit sagen? Wissen jetzt alle, dass ich Charlie umgebracht habe, oder was? Alle reden darüber. Du müsstest dir mal die Wilsons anhören. Das kann ich mir gut vorstellen und muss es nicht auch noch hören. Was gibt's zum Essen? Es wird deinetwegen einen öffentlichen Aufruhr geben. Geführt von meiner Frau. Du glaubst, es passiert nichts? Da irrst du dich aber gewaltig. Ich nehme an, Don Wilson hat gesehen, wie ich der Lidl ertränkt habe. Warum sagt er es da nicht? Wozu das Getuschel hinter meinem Rücken? Willst du darauf wetten, dass ich nichts unternehme? Liebling, ich wünschte, du würdest damit aufhören. Es ist sinnlos. Unternimm etwas, mach was Konstruktives, aber muffel nicht den ganzen Tag im Haus herum. Quäl dich nicht. Ich mag dich nicht mit Ringen unter den Augen sehen. Scher dich zum Teufel! Es beunruhigte Vic jedes Mal, wenn er diesen Satz von Melinda hörte, weil er so vieles bedeuten konnte. Er wusste nun also, dass sie etwas im Schilde führte. In Absprache mit Don Wilson, aber wie und was? Wenn Don Wilson etwas in der Nacht gesehen hätte, wäre er längst damit rausgerückt. Ungefähr 10 Tage später, zu Beginn des Monats September, als seine Kontoauszüge kamen, stellte Vic fest, dass über $100 mehr als sonst abgehoben worden waren. Natürlich von Melinda. Außerdem waren da einige Barschecks, einer davon über $125. Aber keiner davon mit einem Adressaten, der ihm einen Hinweis darauf lieferte, wofür sie das Geld verwendete. Es war denkbar, dass sie einen Privatdetektiv engagiert hatte. Vic begann, nach einem neuen Gesicht in Little Wesley Ausschau zu halten. Einen neuen Gesicht, das vielleicht ein spezielles Interesse für ihn verriet. Melinda war eine Herausforderung, an der er immer mehr Gefallen fand. Musik. Tiefe Wasser von Patricia Highsmith. Erster Teil. Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingel. Es sprachen Viktor Van Allen, Rufus Beck, Melinda Van Allen, Irina Wanka, Horace Meller, Peter Grüger, Charlie DeLille, Matthias Hase und als Erzähler Peter Fricke. In weiteren Rollen Peer Augustinski, Gisela Claudius, Bernd Hahn, Carolina Kerz, Georg B. Lenzen, Andreas Laurenz Meyer, Astrid Meierfeld, Doris Plenert, Markus Scheumann, Caroline Schreiber und Daniel Werner. Technische Realisation Gertrud Melcher und Peter Hamacher. Musik Pierre Oser. Regieassistenz Claudia Katanek. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Zülka. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2005. Dramaturgie und Redaktion Angela Di Ciriaco-Sustorf.